Bayern 2 Hörspiel. Heute und am kommenden Samstag bringen wir das zweiteilige Hörspiel Die Reise nach Pietuschki nach einem Text von Venedikt Jerofejew. Der Autor wurde 1938 in Kirovsk im Norden der damaligen Sowjetunion als Sohn eines Bahnhofsvorstehers geboren. 1955 begann Jerofejew ein Studium der russischen Sprache und Literatur, bekam aber bald Probleme, weil er sich den vorgeschriebenen militärischen Übungen entzog. Er begann zu schreiben, seine literarischen Arbeiten kursierten aber nur in geringer Auflage in Samisdat-Ausgaben, einige Arbeiten gingen im Suff verloren. Um zu überleben, arbeitete Jerofejew unter anderem als Kabelleger. Er starb 1990 in Moskau. Die Reise nach Pietuschki ist sein bekanntestes Werk. Die Reise nach Pietuschki. Hörspiel nach einem Poem von Venedikt Jerofejew. Mit Rufus Beck. Aus dem Russischen von Natascha Spitz, Funkbearbeitung Regina Motz, Regie Ulrich Gerhardt. Teil 1. Alle sagen, der Kreml. Alle haben mir von ihm erzählt, aber selbst habe ich ihn kein einziges Mal gesehen. Wie viele Male, schon tausend Male, habe ich im Rausch oder danach mit brummendem Schädel Moskau durchquert. Von Norden nach Süden, von Westen nach Osten, aufs Geratewohl, von einem Ende zum anderen. Aber den Kreml habe ich kein einziges Mal gesehen. So auch gestern wieder, obwohl ich den ganzen Abend lang in der Gegend dort herumgekauft bin und nicht etwa, dass ich besonders betrunken gewesen wäre. Also ein Glas Subrovka und dann auf der Kaljajewskaja-Straße ein weiteres Glas, allerdings nicht mehr Subrovka, sondern Korianderschnaps. Ein Bekannter von mir behauptet, dass Korianderschnaps eine inhumane Wirkung auf den Menschen hat. Das heißt, indem er die Glieder stärkt, schwächt er die Seele. Bei mir trat aus irgendeinem Grund genau das Gegenteil ein. Das heißt, die Seele erstarkt in höchstem Grade, während die Glieder schwach wurden. Aber ich gebe zu, dass auch das inhuman ist. Deshalb goss ich eben da auf der Kaljajewska-Straße 2 Krüge Zhiguli-Bier nach und einen kräftigen Schluck Alpe de Dessert aus der Flasche. Ihr werdet natürlich fragen, und weiter, Venetschka, was hast du noch getrunken? Aber ich weiß ja selbst nicht, was ich deswegen so getrunken habe. Ich erinnere mich nur, und daran erinnere ich mich ganz deutlich, dass ich auf der Tschechowstraße 2 Gläser Jägerschnaps getrunken habe. Aber ich konnte auf keinen Fall den Ring Sadowoje Kalso überquert haben, ohne vorher noch etwas getrunken zu haben. Nein, das konnte ich nicht. Also muss ich noch irgendwas getrunken haben. Ja, und dann ging ich ins Zentrum, weil es bei mir immer so ist. Wenn ich den Kreml suche, gerate ich unweigerlich zum Kursker Bahnhof. Eigentlich musste ich ja auch zum Kursker Bahnhof und nicht ins Zentrum, aber ich ging trotzdem ins Zentrum, um wenigstens ein einziges Mal zum Kreml zu gelangen. Ob so oder so, denke ich, den Kreml kriege ich ohnehin nicht zu sehen, sondern gerade direkt zum Kursker Bahnhof. Ich könnte jetzt weinen, so ärgerlich ist es. Nicht deshalb natürlich, weil ich gestern zu guter Letzt doch nicht am Kursker Bahnhof herausgekommen bin. Quatsch, bin ich gestern nicht hingekommen, komme ich heute hin. Und natürlich schon gar nicht deshalb, weil ich morgens in irgendeinem mysteriösen Treppenhaus aufgewacht bin. Wie sich herausstellte, habe ich mich gestern in diesem Treppenhaus auf eine Stufe gesetzt, die 40. von unten, mein Köfferchen ans Herz gedrückt und bin schließlich so eingeschlafen. Nein, nicht deshalb ist es ärgerlich. Ärgerlich ist es deshalb, ich habe eben nachgerechnet, dass ich von der Tschechowstraße bis zu diesem Treppenhaus für weitere 6 Rubel gesoffen habe. Aber was und wo habe ich gesoffen und in welcher Reihenfolge? War es zu meinem Wohl oder Übel? Das weiß niemand. Und jetzt wird es auch niemand mehr erfahren. Wissen wir doch bis heute nicht, hat der Zar Boris den Zarewitsch Dmitri ermordet oder umgekehrt? Was war das für ein Treppenhaus? Ich habe immer noch keine Ahnung, aber so muss es eben sein. Alles ist so. Alles auf der Welt muss langsam und verkehrt laufen, damit der Mensch nicht hochmütig werde. Damit der Mensch traurig und verwirrt sein. Macht nichts, sage ich mir, macht nichts. Wenn du nach rechts gehen willst, dann geh nach rechts. Ich ging nach rechts, leise taumelt vor Kälte und vor Kummer. Jawohl, vor Kälte und vor Kummer. Oh, diese morgendliche Last im Herzen. Oh, unheilvolle Illusion. Oh, Unverbesserlichkeit. Macht nichts, sagte ich mir, schirme dich ab vom Wind und geh schön langsam und atme ganz selten, atme so, dass sich beim Gehen die Beine in den Knien nicht verhettern und geh irgendwo hin. Ganz gleich und selbst wenn du nach links gehst, kommst du zum Kursker Bahnhof. Und wenn geradeaus, dann kommst du auch zum Kursker Bahnhof. Wenn nach rechts, dann auch zum Kursker Bahnhof. Darum geh nach rechts, um ganz gewiss hinzukommen. Oh, Vergeblichkeit. Oh, Vergänglichkeit. Oh, du ohnmächtigste und schmachvollste Zeit im Leben meines Volkes. Oh, Zeit zwischen Morgendämmerung und Öffnung der Geschäfte. Na siehst du, ich habe doch gewusst, was ich sage. Wenn du nach rechts gehst, kommst du ganz gewiss zum Kursker Bahnhof. Ich lehne mich gegen die Säule und kneife die Augen zusammen. Das hilft gegen den Brechreiz. Aber ja, Wenitschka, aber ja, begann jemand hoch oben zu singen, ganz leise und so sanft, kneif die Augen zusammen, das hilft gegen den Brechreiz. Ich erkenne Sie, das sind wieder Sie, die Engel des Herrn. Ihr seid es wieder. Natürlich sind wir es und wieder so sanft. Wisst ihr was, Engel, fragte ich auch ganz, ganz leise. Was fragten die Engel? Es ist so schwer. Aber wir wissen doch, dass es schwer ist, sangen die Engel. Lauf ein wenig rum, dann wird er leichter und in einer halben Stunde öffnet das Geschäft. Wodka gibt es zwar erst ab 9, aber Roten geben sie dir gleich. Roten, Roten, antworten singend die Engel des Herrn. Schönen, kühlen natürlich, wie mich das erregte. Herumlaufen, herumlaufen, sagte soll ich, damit mir leichter wird, aber nach herumlaufen ist mir nicht. Ihr wisst doch selbst, wie das mit herumlaufen ist in meinem Zustand. Darauf schwiegen die Engel, aber dann begannen sie wieder zu singen. Weißt du was, du könntest ins Bahnhofsrestaurant reinschauen. Könnte ja sein, dass es da was gibt. Die hatten gestern Abend Sherry, den können sie schließlich an einem Abend nicht ganz ausgetrunken haben. Ja, ja, ja, ich gehe gleich. Ich erkenne euch wieder, ich danke euch, Engel. Und sie sangen wieder so leise, leise, zum Wohl, wenn ja, und dann so sanft, es lohnt nicht, wie lieb sie sind. Ja, dann auf geht's. Wie gut, dass ich gestern die Gastgeschenke besorgt habe. Ich könnte ja nicht ohne Geschenke nach Petuschki fahren. Ohne Geschenke nach Petuschki, unmöglich. Die Engel waren es, die mich daran erinnert haben, weil die, für die die Geschenke bestimmt sind, selbst an Engel erinnern. Wie gut, dass du gestern die Geschenke gekauft hast, aber wann hast du sie gestern gekauft? Nach dem Jägerschnaps? Nein, nach dem Jägerschnaps war mir nicht nach Geschenken. Zwischen dem ersten und dem zweiten Jägerschnaps? Auch nicht. Zwischen den beiden war eine Pause von 30 Sekunden und ich bin kein Übermensch, um in 30 Sekunden irgendwas bewerkstelligen zu können. Selbst ein Übermensch würde bereits nach dem ersten Glas Jägerschnaps zu Boden gehen, ohne jemals das zweite Glas geleert zu haben. Also wann bloß? Gütiger Gott, wie viele Geheimnisse gibt es auf der Welt? Ein undurchdringlicher Schleier von Geheimnissen. Vor dem Korianderschnaps oder zwischen dem Bier und dem Alp de Dessert? Am ehesten war es so, die Nüsse habe ich vor dem Korianderschnaps gekauft und die Pralinen die danach. Aber vielleicht war es auch umgekehrt. Als ich den Korianderschnaps ausgetrunken hatte, habe ich... Alkoholisches gibt es nicht, sagte der Rausschmeißer und besah mich wie einen krepierten Vogel oder ein dreckiges Hahnenfußgewächs. Es gibt nichts Alkoholisches. Ich sagte zwar völlig in mich zusammen vor Verzweiflung, brachte es aber dennoch irgendwie fertig zu murmeln, dass ich weiß Gott nicht deswegen hier sei. Woher will der denn wissen, warum ich hier bin? Vielleicht geht der Express nach Perm aus irgendwelchen Gründen nicht nach Perm. Und deshalb bin ich hergekommen, um ein Böf Stroganow zu essen und dabei Iwan Koslowski zu hören oder irgendwas aus dem Barbier. Mein Köfferchen hatte ich für alle Fälle mitgenommen und drückte es in Erwartung der Bestellung ans Herz. Es gibt nichts Alkoholisches, himmlische Mutter. Dabei soll der Sherry hier nie ausgehen, wenn man den Engeln glauben darf. Und nun nichts als Musik und selbst die mit irgendwelchen jaulenden Modulationen. Das ist doch in der Tat Iwan Koslowski, der da singt. Na klar, ist das Iwan Koslowski. Wollen Sie irgendwas bestellen? Was haben Sie denn? Nur Musik. Wieso nur Musik? Es gibt Böf Stroganow, Torte, Euter. Ich kämpfte wieder mit dem Brechreiz. Und Sherry? Sherry nicht. Interessant. Euter gibt es und Sherry nicht. Sehr interessant. Ja, Euter gibt es und Sherry nicht. Und man ließ mich wieder allein. Ich begann, um meine Übelkeit zu unterdrücken, den Lüster über meinem Kopf zu betrachten. Ein schöner Lüster, aber ein bisschen arg schwer. Wenn der jetzt abreißt und jemandem auf den Kopf fällt, das würde furchtbar wehtun. Doch nein, wahrscheinlich würde es gar nicht wehtun. Während er abreißt und fliegt, sitzt du nichts ahnend da und trinkst zum Beispiel Sherry. Und wenn er dich erreicht hat, bist du schon nicht mehr unter den Lebenden. Ein schwerer Gedanke. Du sitzt da und von oben auf dich drauf der Lüster. Ein sehr schwerer Gedanke. Doch nein, warum? Warum schwer? Wirst du vielleicht mit folgendem Vorschlag einverstanden? Wir bringen dir jetzt 800 Gramm Sherry und dafür hängen wir über deinem Kopf den Lüster aus und... Na, haben Sie sich's überlegt? Wollen Sie was bestellen? Sherry, bitte, 800 Gramm. Voll wie du bist. Wie deutlich soll man es eigentlich noch sagen? Wir haben keinen Sherry. Dann warte ich, bis sie doch noch welchen kriegen. Ja, warte nur, lang kann es nicht mehr dauern. Gleich sollst du deinen Sherry haben. Und man ließ mich wieder allein. Ich sah dieser Frau mit Abscheu nach, besonders auf ihre nahtlosen weißen Strümpfe. Eine Naht hätte mich versöhnt, hätte vielleicht Seelen und Gewissen erleichtert. Warum sind die alle nur so grob? Grob, ausgesprochen grob. Besonders in den Momenten, wenn man nicht grob sein darf, wenn die Nerven ohnehin in Aufruhr sind vom Alkohol, wenn der Mensch kleinmütig und still ist. Warum? Ja, wenn die ganze Welt, wenn jeder in der Welt so wäre wie ich jetzt, still und ängstlich und so wie ich von nichts überzeugt, nicht von sich selbst, nicht davon, dass ein Platz unter der Sonne irgendwelche Bedeutung hat. Wie schön wäre das, keine Enthusiasten, keine Heldentaten, kein Fanatismus, allgemeine Kleinmütigkeit. Ich wäre bereit, eine ganze Ewigkeit auf der Welt zu leben, wenn man mir vorher einen Winkel zeigen würde, wo kein Platz für Heldentaten ist. Allgemeine Kleinmütigkeit. Ja, das wäre die Rettung aus aller Not, ein Allheilmittel, das Prädikat höchster Vollkommenheit. Und was die treibende Kraft im Menschen betrifft, wer wollte hier Sherry? Über mir zwei Frauen und ein Mann, alle drei in Weiß. Ich bin aus Sibirien, ich bin weise, ich wollte nur, damit mir nicht so übel ist, ein wenig Sherry. Mit dem Sherry hätte ich nicht wieder anfangen sollen, der wirkte wie eine Bombe. Alle drei packten sie mich unter den Arm und durch den ganzen Saal Schmach und Schande, durch den ganzen Saal zerrten sie mich und stießen mich hinaus. Hinterher das Köfferchen mit den Geschenken, auch das stießen sie hinaus, wieder an die Luft. Oh, unendliches Nichts. Oh, Krokodilsrachen des Lebens. Was danach war, vom Restaurant bis zum Geschäft und vom Geschäft bis zum Zug, das lässt sich mit Worten nicht wiedergeben. Ich habe auch nicht vor, es zu tun. Und wenn die Engel es tun wollten, so würden sie einfach in Tränen ausbrechen und kein einziges Wort sagen können. Machen wir es lieber so. Ehren wir diese zwei tödlichen Stunden mit einer Schweigeminute. Ich wende mich an alle, deren Herz offen ist für Poesie und Mitgefühl. Haltet inne. Bleibt mit mir stehen und lasst uns zusammen mit einer Schweigeminute das ehren, was unaussprechlich ist. Solltet ihr zufällig eine alte Hube zur Hand haben, dann hupt. Also ich bleibe auch stehen. Genau eine Minute. Ich stehe wie eine Säule mitten auf dem Platz des Kursker Bahnhofs und starre mit verschleierten Augen auf die Bahnhofsuhr. Meine Haare wehen mal im Wind, mal stehen sie zu Berge, dann wieder wehen sie im Wind. Taxis umschwirren mich von allen vier Seiten. Menschen hasten vorbei, sie schauen finster drein, überlegen wahrscheinlich, sollen wir ihn in Stein meißeln, den alten Völkern zur Mahnung, so wie er da steht, oder lieber nicht. Die Stille wird nur von einem heiseren Frauenbass durchbrochen, der von nirgendwoher kommt. Achtung, Achtung, um 8.16 Uhr fährt auf Gleis 4 der Zug nach Petuschki ab. Der Zug hält in Hammer und Sichel, Tschuchlinka, Ryotava, Schilesnadoroschnaja, danach in allen Ortschaften, außer Jasino. Ich aber verharre weiter in meiner Stellung. So, das wär's. Die Minute ist abgelaufen. Jetzt bestimmt er mich natürlich alle mit Fragen. Du kommst doch aus dem Geschäft, Wenitschka, nicht wahr? Ja, antworte ich euch, aus dem Geschäft, und setze meinen Weg in Richtung Bahnsteig fort, den Kopf nach links geneigt. Dein Köfferchen ist jetzt schwer, nicht wahr? Und in deiner Brust erklingt eine Schalmei. Ist es nicht so? Nun, wie soll man das erklären, sage ich, den Kopf nach rechts geneigt. Das Köfferchen ist wirklich sehr schwer. Und was die Schalmei betrifft, so ist es noch zu früh. Nun sag schon, Wenitschka, was hast du gekauft? Es interessiert uns schrecklich. Aber ich verstehe doch, dass es euch interessiert. Gleich zähle ich es auf. Erstens zwei Flaschen Kobanskaja zu je 2,62 macht 5,24. Weiter zwei Viertel Rossiskaja zu je einem Rubel 64 macht 5,24 plus 3,28. 8 Rubel und 52 Kopeken und noch so einen roten. Gleich sage ich es euch, ja, einen hochprozentigen Rosé für einen Rubel 37. So, sagt ihr. Und die Endsumme, das ist nämlich alles schrecklich interessant. Gleich sage ich euch die Endsumme. Die Endsumme ist 9 Rubel 89 Kopeken, sage ich, während ich den Bahnsteig betrete. Allerdings noch nicht ganz. Ich habe nämlich noch zwei belegte Brote gekauft, um nicht kotzen zu müssen. Du wolltest sagen, Wenitschka, damit mir nicht schlecht wird. Nein, was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Die erste Dosis vertrage ich nicht ohne belegtes Brot, sonst muss ich kotzen. Aber die zweite und dritte, die kann ich pur trinken, weil mir zwar schlecht davon werden kann, aber kotzen tue ich auf keinen Fall mehr. Und so geht's bis zur neunten. An dieser Stelle wird wieder ein belegtes Brot fällig. Warum? Wird dir wieder schlecht, aber nicht doch? Schlecht wird mir auf keinen Fall mehr. Es könnte nur sein, dass ich kotzen muss. Ihr alle schüttelt natürlich nur so die Köpfe. Ich sehe sogar von hier vom nassen Bahnsteig, wie ihr alle verstreut auf meinem Planeten die Köpfe schüttelt und anfangt zu spötteln. Wie diffizil das alles ist, Wenitschka. Wie feinsinnig und ob. Wie exakt gedacht. Und ist das alles, was du brauchst, um glücklich zu sein? Und sonst nichts? Was heißt denn hier sonst nichts? Sage ich, während ich ins Abteil hineingehe. Hätte ich mehr Geld, hätte ich noch Bier und ein paar Portweine genommen. Aber so jetzt ist es ganz aus bei euch. Oh, Wenitschka, stöhnt ihr. Oh, du Primitivling. Na und wenn schon? Meinetwegen Primitivling, sage ich. Und hiermit höre ich auf, mit euch zu reden. Meinetwegen Primitivling, ich antworte nicht mehr auf eure Fragen. Ich setze mich lieber hin und drücke mein Köfferchen ans Herz und schaue ein bisschen aus dem Fenster. So, meinetwegen Primitivling. Aber ihr lasst nicht locker. Ist ja nicht gekränkt, wir wollen nur dein Bestes. Aber warum drückst du bloß dauernd deinen Kopf ans Herz, du Trottel, etwa weil Wodka drin ist? Jetzt bin ich aber wirklich beleidigt. Was hat das denn mit dem Wodka zu tun? Wenn ihr so wollt, habe ich das Köfferchen schließlich auch im Restaurant ans Herz gedrückt. Da war noch kein Wodka drin. Und im Treppenhaus, wenn ihr euch erinnert, habe ich es auch gedrückt. Und da hat es nicht einmal nach Wodka gerochen. Aber wenn ihr alles wissen wollt, dann kann ich es euch erzählen. Wartet nur ab. Lasst mich erst mal meinen Kater hinunterspülen in Hammer und Sichel. Dann erzähle ich euch alles. Geduldet euch noch ein wenig. Ich gedulde mich schließlich auch. Natürlich halten die mich alle für einen miesen Typ. Morgens und immer dann, wenn der Rausch nachlässt, bin ich ja der gleichen Meinung. Aber man kann ja schließlich auf die Meinung eines Menschen nichts geben, der noch nicht dazu gekommen ist, sich den Kopf klar zu trinken. Aber dafür an den Abenden. Welche Abgründe sind in mir an den Abenden? Sowas habe ich da. Ich nahm aus dem Köfferchen alles heraus, was ich hatte, und befühlte es. Angefangen vom belegten Brot bis zum hochkarätigen Rosé für 1,37 Rubel. Ich befühlte es und empfand plötzlich eine fürchterliche Qual, die mich erblassen ließ. Mein Gott, da siehst du, was ich besitze, aber brauche ich denn das? Sehnt sich mein Herz denn danach? Das also haben mir die Leute gegeben als Ersatz für jenes, wonach mein Herz sich sehnt? Hätten sie mir jenes gegeben, würde ich dann das noch brauchen? Sieh, Herr, der hochprozentige Rosé für 1,37 Rubel. Und der Herr von blauen Blitzen umzuckt antwortete mir, wozu braucht denn die heilige Theresia ihre Stigmata? Die braucht sie doch schließlich auch nicht. Aber sie wünscht sie sich. Ganz genau, antwortete ich begeistert. So auch bei mir. Ich wünsche es mir, aber brauchen tue ich es überhaupt nicht. Na also, wenn du es dir wünschst, Venetschka, dann trink, dachte ich leise, aber zögerte immer noch. Wird mir der Herr noch etwas sagen oder nicht? Der Herr schwieg. Nun gut, ich nahm das Viertelchen und ging hinaus auf die Plattform. So, mein Geist hat 4,5 Stunden in Gefangenschaft gelitten. Jetzt lasse ich ihn ein wenig Lustwandel. Ein Glas ist da und ein belegtes Brot ist da, damit mir nicht schlecht wird. Und eine Seele ist da, die noch einen winzigen Spalt zur Umwelt geöffnet ist. Teile mit mir die Tafel, o Herr. Und ich trank unverzüglich. Ihr seht selbst, wie lange ich nach dem Trinken Grimassen schneiden musste, um den Brechreiz zu unterdrücken. Wie lange ich fluchen und des Teufels Großmutter anrufen musste. Waren es 5 Minuten? Waren es 7 Minuten? Oder war es eine ganze Ewigkeit, während ich von Wand zu Wand torkelte, die Hand an der Gurgel und Gott anflehte, mich zu verschonen, aber erst in Caracciada war. Er hörte und erlöste mich, mein Gott. Alles legte und beruhigte sich. Und wenn sich bei mir einmal irgendwas beruhigt und gelegt hat, dann ist das unwiderruflich. Glaub mir, ich achte die Natur. Es wäre nicht schön, ihr ihre Gaben zurückzugeben. Ja. Ich strich meine Haare glatt, so gut es ging, und kehrte ins Abteil zurück. Die Passagiere sahen mich teilnahmslos an mit runden, nichtssagenden Augen. Mir gefällt das. Es gefällt mir, dass das Volk meines Landes so leere und vorstehende Augen hat. Es erfüllt mich mit dem Gefühl legitimen Stolzes. Man stellt sich vor, wie die Augen dort sind, wo man alles kaufen und verkaufen kann. Tief in ihre Höhlen versteckte, verborgene, habgierige und verängstigte Augen. Geldentwertung, Arbeitslosigkeit, Verelendung, misstrauisch blickende Augen, erfüllt von immerwährender Sorge und Qual. So sehen die Augen aus in der Welt des Mammon und im Vergleich mein Volk. Was für Augen! Fortwährend nach außen gedreht, aber ohne jede Anspannung. Ohne jeden Sinn, aber dafür welche Potenz. Welche Potenz des Geistes. Diese Augen verkaufen nichts, sie verkaufen nichts und sie kaufen nichts. Was immer mit meinem Land passieren würde. In Tagen des Zweifels, in Tagen erdrückender Unsicherheit, in Zeiten der Prüfung und Heimsuchung. Diese Augen zucken nicht mit der Wimper. Sie lassen den lieben Gott walten. Mir gefällt mein Volk. Ich bin glücklich, dass ich unter den Blicken dieser Augen geboren und zum Mann herangereift bin. Schlimm ist nur eins. Könnten Sie nicht beobachtet haben, was ich eben da draußen auf der Plattform aufgeführt habe, von einer Ecke in die andere purzeln, wie der große Tragöde Fjodor Schaljapin mit der Hand an der Gurgel, als hätte mich etwas gewürgt? Und wenn schon, was soll's? Selbst wenn es einer gesehen hat, was soll's? Dort rechts am Fenster die beiden, der eine so ein ganz, ganz stumpfsinniger mit Joppe und der andere so ein ganz, ganz gescheiter im Covercoat. Bitte sehr, die schenken ein und trinken, ohne sich im Geringsten zu genieren. Die rennen nicht auf die Plattform hinaus, verrenken sich nicht die Hände. Der Stumpfsinnige kippt einen, grunzt und sagt, ah, die rinnt wie geölt, die Pisse. Dann der Gescheite kippt einen und sagt, transzendental und mit so feierlicher Stimme. Der Stumpfsinnige schiebt sich ein Stück Wurst in den Mund und sagt, unsere Wurst heute ein Gedicht, eine Wurst vom Typ selber essen macht fett. Der Gescheite kaut und sagt, ja, transzendental. Es ist erstaunlich. Trinke ich vor der Arbeit, verstecke ich mich. Trinke ich während der Arbeit, verstecke ich mich. Und die transzendental. Mein Feingefühl schadet mir nur, es hat mir meine ganze Jugend verpfuscht. Wie oft schon hat mir das Unglück gebracht. Da kann ich euch zum Beispiel Folgendes erzählen. Ich weiß noch, wie ich so vor 10 Jahren nach Arechavasujeva gezogen bin. Zu der Zeit, als ich da hinzog, wohnten in meinem Zimmer schon 4 Leute. Ich war der 5. Wir waren ein Herz und eine Seele. Nie gab es Streit. Wenn jemand nach Bier war, war den anderen auch nach Bier. Wunderbar. Aber plötzlich stellte ich fest, dass die vier mich irgendwie mieden. Heimlich tuschelten, mir nachsahen, wenn ich wohin ging. Merkwürdig fand ich das und etwas beunruhigend. Ich marterte mir das Hirn. Was war los? Was sollte das? Und dann kam der Abend, an dem ich begriff, was los war und was das sollte. An jenem Tag sehe ich, wie sich alle vier leise an mich heranschleichen. Zwei setzen sich auf die Stühle am Kopfende meines Bettes, zwei ans Fußende. Sie sehen mich mit vorwurfsvollen Blicken an und in ihren Augen steht die Erbitterung der Menschen, die ein Geheimnis, das ein anderer in sich birgt, nicht erfassen können. Hör mal, sagten sie, lass das lieber. Was soll ich lassen? Fragte ich verwundert, erhob mich etwas. Hör auf, dir einzubilden, dass du was Besseres bist als die anderen. Wie kommt er denn auf sowas? Das wirst du schon noch merken. Hast du heute Bier getrunken? Hab ich. Viel? Ja, viel. Also dann steh auf und geh. Wohin denn? Tu nicht so, als wüsstest du das nicht. Seit du hier eingezogen bist, hat keiner von uns jemals gesehen, dass du zur Toilette gegangen bist, was das große Geschäft betrifft. Das geht ja noch. Aber kein einziges Mal ein kleines Geschäft, nicht einmal ein kleines. Und alles dies sagten sie ohne zu lächeln, in tödlich beleidigtem Ton. Nein, Kinder, ihr habt mich falsch verstanden. Nein, wir haben dich richtig verstanden. Nein, eben nicht, ihr habt mich nicht verstanden. Ich kann doch nicht so wie ihr vom Bett aufstehen, laut das verkünden. So, Kinder, ich gehe pinkeln. Oder so, Kinder, ich gehe pissen. Das kann ich doch nicht. Ja, aber warum denn nicht? Wir können und du nicht. Soll das heißen, dass du was Besseres bist als wir? Wir sind Stinktiere und du bist wie eine Lilie? Nein doch, wie soll ich das erklären? Du brauchst uns nicht zu erklären. Uns ist alles klar. Da half nichts mehr. Sie durchlöcherten mich mit ihren finsteren Blicken und ich begann aufzugeben. Hör auf, uns zu erniedrigen und zu schikanieren. Steh auf und geh. Es blieb mir, ich stand auf und ging, nicht um mich zu erleichtern, sondern um sie zu erleichtern. Und als ich zurückkam, sagte mir einer von ihnen, mit einer so schandbaren Einstellung wirst du immer allein und unglücklich sein. Ja, er hatte völlig recht. Ich verstehe die meisten Absichten Gottes, aber warum er mich mit so viel Keuschheit ausgestattet hat, das ist mir bis heute unerklärlich. Zum Beispiel in Pavlova. Man führt mich zu den Damen hin und stellt mich vor, das ist dieser berühmte Venetschka Jerofejew. Er ist durch vieles berühmt, aber am meisten natürlich dadurch, dass er in seinem ganzen Leben noch nie einen Furz gelassen hat. Was? Keinen einzigen wundern sich die Damen. Ich werde natürlich verlegen. Ich werde immer verlegen in Gegenwart von Damen. Ich sage, nun ja, was heißt keinen einzigen? Manchmal immerhin. Was, die Damen wundern sich noch mehr? Jeder Fehl und nicht auszudenken. Manchmal immerhin. Das macht mich voll ins Kopfscher. Ich antworte, na ja, was ist denn schon dabei? Einen Furz lassen, das ist doch, Furzen ist doch nichts Phänomenales. Das ist doch mehr nominal. Stellen Sie sich das vor, geraten die Damen außer sich. Und dann posaunen sie es überall herum. Er macht alles so, dass man es hören kann und sagt, dass er es nicht schlecht macht, dass er es gut macht. Da seht ihr es. So geht es das ganze Leben. Das ganze Leben schwebt dieses Unheil über mir. Ein Unheil, das nicht darin besteht, dass man mich missversteht. Nein, nicht darin, dass man mich missversteht, das ginge ja noch, sondern immer ganz exakt verkehrt herum, nämlich völlig schweinisch. Das heißt antinomisch. Ich könnte zu diesem Thema viel erzählen, aber wenn ich alles erzählen wollte, würde sich das bis Pituschke hinziehen. Besser, ich erzähle nicht alles, sondern nur einen einzigen Fall, weil der noch am frischesten ist. Er handelt davon, wie man mich vor einer Woche vom Brigadiersposten entfernt hat, wegen Einführung eines anstößigen Systems persönlicher Diagramme. Unsere gesamte Moskauer Verwaltung ist fassungslos vor Entsetzen über diese Diagramme. Was daran so entsetzlich sein soll, ist mir allerdings unbegreiflich. Davor sind wir eigentlich gerade? Kuskawa, wir preschen durch Kuskawa ohne Aufenthalt. Darauf sollte ich noch einen trinken. Also, vor einer Woche haben Sie mich vom Brigadiersposten gefeuert, den Sie mir vor 5 Wochen zugewiesen hatten. Die Sache fing ganz einfach an. Vor meiner Zeit sah unser Produktionsprozess folgendermaßen aus. Morgen setzten wir uns hin und spielten Sieger um Geld. Könnte der Sieger spielen? So. Dann standen wir auf, rollten das Kabel von der Trommel und verlegten es unter der Erde. Danach ging es weiter wie bekannt. Wir setzten uns wieder hin und jeder schlug die Freizeit auf seine eigene Art und Weise tot. Denn immerhin hat jeder seine eigenen Wünsche und sein individuelles Temperament. Der eine trank Wermut, ein anderer etwas einfacherer, Eau de Cologne der Marke Frische und einer mit höheren Ansprüchen saß auf dem internationalen Flughafen Sheremetyeva und trank Cognac. Dann legten wir uns schlafen. Und am nächsten Morgen ging es so. Zuerst setzten wir uns hin und tranken Wermut. Dann standen wir auf, zogen das gestrige Kabel aus der Erde heraus, weil es inzwischen natürlich völlig durchnässt war, und warfen es weg. Und dann? Naja, dann setzten wir uns wieder hin und spielten Sieger um Geld. Schließlich legten wir uns schlafen, ohne die Partie zu Ende gespielt zu haben. Zeitig morgens weckten wir einander. Locher, steh auf, Sieger spielen. Stasek, steh auf, wir müssen die Partie zu Ende spielen. Wir standen auf und spielten die angefangene Sieger zu Ende. Und dann, ganz gleich, wie zeitig es noch sein mochte, ohne von der Frische oder vom Wermut zu trinken, packten wir die Trommel mit dem Kabel und rollten es ab, damit es bis zum nächsten Tag feucht und unbrauchbar würde. Erst danach begann für jeden seine Freizeit, weil ja jeder seine eigene Vorstellung hat und... Dann fing alles wieder von vorne an. Als ich Brigadier wurde, brachte ich diesen Prozess auf den denkbar einfachsten Nenner. Jetzt gingen wir so vor. Einen Tag spielten wir Sieger, den anderen wurde Wermut getrunken. Am dritten Tag war wieder Sieger an der Reihe und am vierten wieder Wermut. Der mit Intellekt kam jetzt fast überhaupt nicht mehr vom Flughafen Schillermädchen-Wahrzeugen. Der trank nur noch Cognac. Die Trommel rührten wir natürlich mit keinem Finger mehr an. Und selbst wenn ich vorgeschlagen hätte, sie anzuhören, wären alle in schallendes Gelächter ausgebrochen. Er hätte mich mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Na, und dann hätte sich alles aufgelöst. Die einen wären wieder Sieger spielen gegangen um Geld, die anderen Wermut trinken und die dritten frische. Eine Zeit lang lief alles großartig. Einmal im Monat schickten wir denen in die Verwaltung eine Liste unserer Zielsetzung im sozialistischen Wettbewerb und sie uns zweimal im Monat das Gehalt. Wir schrieben zum Beispiel: Aus Anlass der bevorstehenden 100-Jahr-Feier verpflichten wir uns, den Betriebsunfällen ein Ende zu machen. Oder so: Aus Anlass des glorreichen 100. Jahrestages wollen wir durchsetzen, dass jeder Sechste am Fernunterricht einer Hochschule teilnimmt. Wie hätte es bei uns zu Unfällen kommen sollen, wo wir doch den lieben langen Tag Sieger spielten und... Auch das mit den Fernkursen war kein Risiko, wir waren ja nur 5. Oh, Freiheit und Gleichheit, oh, Brüderlichkeit und Schmarotzertum, oh, Wonne, keiner Rechenschaft zu unterliegen. Oh, glückseligste Zeit im Leben meines Volkes, oh, Zeit zwischen Öffnung und Schließung der Geschäfte. Wir legten alle Scham und weitere Sorgen ab und lebten nur noch für geistige Werte. Ich erweiterte ihnen den Horizont so gut ich konnte und diese Erweiterung machte ihnen großes Vergnügen, aber entgegen allen Erwartungen wurden sie davon nur noch blöder. Gleich darauf war aus allen Geschäften die Frische verschwunden. Unverständlich warum, aber vergessen war die Sieger, vergessen der Wermut, vergessen der internationale Flughafen Schillermädchen war. Es triumphierte die Frische. Alle tranken nur noch Frische. Oh Sorglosigkeit. Oh Vögel unter dem Himmel, die nicht säen und nicht ernten. Oh Lilien auf dem Felde, herrlicher gekleidet in Salomon. Sie haben die ganze Frische ausgetrunken, von der Station Dalga-Brudnaja bis zum internationalen Flughafen Scheremetjewa? Und da ging mir ein Licht auf. Du bist ganz einfach ein Nichtsnutz, Venetschka. Du bist ein Vollidiot. Erinnere dich, du hast bei irgendeinem Weisen gelesen, dass Gott der Herr sich nur um das Schicksal der Prinzen sorgt und die Sorge um das Schicksal der Völker den Prinzen überlässt. Aber du bist Brigadier und folglich ein kleiner Prinz. Wo bleibt denn deine Sorge um das Schicksal deiner Völker? Hast du denn diesen Parasiten jemals ins Herz gesehen, in die finsteren Winkel ihrer Herzen? Kennst du die Dialektik des Herzens dieser vier Hosenscheißer? Und da führte ich dann meine berüchtigten persönlichen Diagramme ein. Soll ich sagen, was das für Diagramme waren? Nun, das ist ganz einfach. Entlang der horizontalen Achse werden systematisch alle Arbeitstage des abgelaufenen Monats eingetragen und entlang der vertikalen das Getrunkene in Gramm, umgerechnet auf reinen Alkohol. Berücksichtigt wird natürlich nur das, was während der Arbeitszeit und davor getrunken wurde. Denn das, was abends getrunken wird, ist eine Größe, die für alle mehr oder weniger konstant ist und für eine ernsthafte Untersuchung nicht von Interesse sein kann. Also... Am Ende des Monats kommt der Arbeiter zu mir und legt Rechenschaft ab. An diesem Tag wurde von dem und dem so und so viel getrunken, an jenem so und so viel von dem und dem. Und ich stelle das alles durch ein schönes Diagramm dar. Dem Wissbegierigen, zum Beispiel mir, plaudern diese Linien alles aus, was man über einen Menschen, über das Herz eines Menschen nur ausplaudern kann. Ich begann nun, das Innenleben meiner vier Hosenscheißer aufmerksam und zielstrebig zu studieren. Aber ich studierte nicht lange. Eines unglückseligen Tages waren sämtliche Diagramme von meinem Schreibtisch verschwunden. Es stellte sich heraus, dass Alexei Blindjajew, dieser Blindgänger-Mitglied der KPDSU, seit 1936 an jenem Tag die neue Liste unserer Zielsetzungen im sozialistischen Wettbewerb in die Verwaltung geschickt hatte, wo wir aus Anlass der bevorstehenden 100-Jahr-Feier schworen, im Privatleben stets so zu sein wie am Arbeitsplatz und aus Dämlichkeit oder im Suff meine persönlichen Diagramme ins gleiche Kuvert gesteckt hatte. Kaum hatte ich ihr Verschwinden festgestellt, nahm ich einen Schluck und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Und dort in der Verwaltung, als sie das Kuvert erhalten hatten, schlugen sie auch die Hände über dem Kopf zusammen, nahmen einen Schluck und kamen am gleichen Tag im Moskwitsch zu unserem Standort angefahren. Was entdeckten Sie, als Sie in unser Kontor eindrangen? Sie entdeckten nichts, außer Locher und Stasik. Locher lag zusammengerollt auf dem Boden und döste und Stasik kotzte. Nach einer Viertelstunde war alles entschieden. Mein Stern, der für 4 Wochen am Himmel aufgegangen war, versank für immer. Die Kreuzigung erfolgt genau 30 Tage nach der Himmelfahrt. Kurz, sie gaben mir den Abschied und setzten an meine Stelle Alexei Blindjajew, diesen ausgedienten Schwachkopf, Mitglied der KPDSU seit 1936. So, und hiermit verkünde ich feierlich, bis zum Ende meiner Tage werde ich nichts mehr unternehmen, was dazu führen könnte, dass sich meine traurige Erfahrung mit dem Aufstieg wiederholt. Ich bleibe unten und von unten spucke ich auf eure Leiter des gesellschaftlichen Aufstiegs. Nur ein Arschkriecher könnte auf dieser Leiter emporsteigen. Oder einer, der hart wie Stahl ist, vom Scheitel bis zur Sohle. Ich jedenfalls nicht. Pfui. Wer hat hier Pfui gesagt? Wart ihr es, Engel? Ja, wir haben das gesagt. Pfui, wenn ja, wie kann man nur so schimpfen? Wie soll man da nicht schimpfen? Sag doch selbst, dieser alberne Alltagskram hat mich so demoralisiert, dass ich seit jedem Tag nicht mehr nüchtern werde. Man kann zwar nicht gerade sagen, dass ich vorher besonders nüchtern gewesen wäre, aber immerhin habe ich mir noch gemerkt, was ich trinke und in welcher Reihenfolge. Und jetzt kann ich mir nicht einmal mehr das merken. Bei mir geht alles durcheinander. Alles im Leben geht irgendwie durcheinander. Mal trinke ich eine ganze Woche lang gar nichts, dann trinke ich wieder 40 Tage, dann wieder 4 Tage hintereinander nichts und dann wieder 6 Monate ohne Unterlass, so auch jetzt. Wir verstehen alles. Man hat dich gekränkt und dein goldenes Herz, ja? Ja, an jenem Tag kämpfte mein goldenes Herz eine geschlagene halbe Stunde mit dem Verstand. Mein Herz sagte mir, man hat dich gekränkt, man hat dich behandelt wie ein Stück Scheiße. Geh, Wenitschka, und besauf dich. Steh auf und geh dich besaufen wie ein Schwein, so sagte mein goldenes Herz. Und mein Verstand, der grollte und blieb hartnäckig. Du stehst nicht auf, Jedafejew, du gehst nirgends hin und trinkst keinen einzigen Tropfen. Darauf das Herz, schon gut, Wenitschka, schon gut. Viel brauchst ja nicht zu trinken, du brauchst dich ja nicht gerade zu besaufen wie ein Schwein. Du kannst 400 Gramm trinken und dann Hahn zugedreht. Kein einziges Gramm, widersprach heftig der Verstand. Wenn es ohne gar nicht geht, dann geh und trink 3 Krüge Bier, aber alles, was in Gramm gemessen wird, schlagt dir aus dem Kopf, Jedafejew. Mein Herz stöhnte auf, wenigstens 200 Gramm, 200 oder wenigstens 150. Und darauf der Verstand, also gut, Venja, sagte er, 150. Nur geh nirgends hin, sondern trink sie zu Hause. Und wie, glaubt ihr, ging es weiter? Glaubt ihr, ich hätte 150 Gramm getrunken und es dabei zu Hause ausgehalten? Haha, 5 Tage lang trank ich täglich 1500 Gramm. Um es zu Hause auszuhalten, hielt es trotzdem nicht aus. Am 6. Tag war ich nämlich schon so aufgeweicht, dass die Grenze zwischen Verstand und Herz verschwunden waren. Beide mir einstimmig einhämmerten. Fahr nach Petuschki, fahr doch. Petuschki, das ist deine Rettung und deine Glückseligkeit. Fahr los. Petuschki. Das ist ein Ort, wo die Vögel nicht aufhören zu singen, weder am Tage noch bei Nacht. Wo Sommers wie Winters der Jasmin nicht verblüht. Die Erbsünde, wenn es sie gegeben hat, tangiert dort niemanden. Sogar die, die wochenlang nicht nüchtern werden, behalten dort ihren klaren, unergründlichen Blick. Jeden Freitag, Schlag 11, erwartet mich auf dem Bahnsteig dieses Mädchen mit Augen von weißer, fast fahler Farbe. Diese Favoritin unter den Flittchen, diese weißblonde Teufelin. Und heute ist Freitag. In weniger als 2 Stunden wird es genau 11 sein. Dann wird sie da sein, der Bahnsteig wird da sein und jener fahlweise Blick, schamlos und sündig. Kommt mit mir, ihr ahnt nicht, was euch erwartet. Und dort, hinter Petuschki, wo Himmel und Erde miteinander verschmelzen, wo die Wölfin den Mond anheult, dort ist etwas ganz anderes. Und doch genau dasselbe. Dort wächst und gedeiht in raurigen, verlausten Gemächern mein kleiner Sohn, den meine Schöne mit ihren weißen Augen niemals sah. Das Molligste und sanftmütigste aller Babys. Ihr kennt den Buchstaben Q und möchte dafür von mir mit Nüssen belohnt werden. Wer von euch kannte im Alter von 3 Jahren den Buchstaben Q? Keiner. Ihr kennt ihn nicht einmal heute richtig, aber er kennt ihn und erwartet dafür keine Belohnung außer einem Glas Nüsse. Ich muss einen Schluck Kubanskaja trinken, um in Stimmung zu bleiben. Diese 13 Schlucke werden dir nicht zur Freude gereichen, dachte ich, während ich den 13. Schluck nahm. Du weißt doch selbst, dass die 2. morgendliche Dosis, wenn man sie aus der Flasche trinkt, schwer auf der Seele liegt, wenn auch nicht für lange, nur bis zur 3. aus dem Glas getrunkenen Dosis, aber immerhin. Wer könnte das besser wissen als du selbst? Aber was soll's? Dein Morgen wird hell sein, heller als dein Heute. Doch warum sind die Engel so bestürzt, wenn du anfängst, von den Freuden auf dem Bahnsteig in Petuschki und denen danach zu erzählen? Was denken sie nur, dass mich dort niemand erwartet? Oder dass der Zug entgleist? Oder dass mich in Kupafna die Kontrolleure rausschmeißen? Oder dass ich irgendwo bei Kilometer unter 5 vom Wein einschlummere und erdrückt werde wie ein kleiner Junge oder erstochen wie ein kleines Mädchen? Warum nur sind die Engel so bestürzt und schweigen? Mein Morgen wird hell sein. Ja, unser Morgen wird heller sein als unser Gestern und unser Heute. Aber wer garantiert, dass unser Übermorgen nicht schlechter sein wird als unser Vorgestern? Das hast du sehr schön gesagt, Wenitschka, sehr schön. Unser Morgen und so weiter, sehr logisch und gescheit. Du redest selten so logisch und gescheit. Besonders viel Grips hast du ja noch nie gehabt. Wer könnte das besser wissen als du selbst? Finde dich damit ab, Wenitschka. Zwar geht in deinen Kopf nicht viel rein, aber dafür in deine Seele. Wann hast du eigentlich zum ersten Mal bemerkt, Wenitschka, dass du ein Idiot bist? Das war damals, als ich gleichzeitig 2 völlig gegensätzliche Vorwürfe zu hören bekam. Dass ich nämlich leichtsinnig und gleichzeitig langweilig sei. Wenn der Mensch gescheit und langweilig ist, wird er sich nicht zum Leichtsinn herablassen. Wenn er leichtsinnig ist und gescheit, wird er es sich nicht erlauben, langweilig zu sein. Nur ich, Trantöter, habe es irgendwie geschafft, beides miteinander zu verbinden. Und soll ich euch sagen, warum? Weil ich seelisch krank bin. Das sieht man mir nur nicht an. Weil ich, seit ich mich erinnern kann, nichts anderes tue, als seelische Gesundheit zu simulieren. Jeden Augenblick, und darauf verschwende ich meine ganzen Kräfte. Restlos alle. Die geistigen, die physischen und alle sonstigen. Daher kommt es, dass ich langweilig bin. Alles, worüber ihr redet, alles, was euch tagtäglich beschäftigt, ist mir unendlich fremd. Ja, und darüber, was mich beschäftigt, darüber werde ich nie und niemandem ein einziges Wort sagen. Vielleicht aus Angst, für verrückt erklärt zu werden, vielleicht aus sonst einem Grund, jedenfalls kein Wort. Ich behaupte nicht, dass ich die Wahrheit erkannt hätte oder dicht an sie herangekommen wäre, mitnichten, aber ich habe mich ihr gerade so weit genähert, dass ich sie bequem betrachten kann. Ich betrachte, erkenne und bin schmerzerfüllt. Ich glaube nicht daran, dass unter euch noch einer ist, der in seinem Bauch ein so explosives Gemisch mit sich herumschleppt wie ich. Woraus dieses Gemisch besteht, ist schwer zu sagen, doch ihr würdet es ohnehin nicht verstehen. Aber vor allem sind da Schmerz und Angst. Nennen wir es wenigstens so, ja, vor allem Schmerz und Angst. Und dann noch Stummheit. Jeden Tag vom Morgen an lässt mein goldenes Herz diesen ätzenden Aufguss in sich hineinsickern und badet sich darin bis zum Abend. Bei anderen Leuten passiert sowas bekanntlich dann, wenn ganz plötzlich jemand stirbt, wenn der liebste Mensch auf der Welt stirbt. Aber bei mir ist das ewig so. Begreift wenigstens das. Wie sollte ich da nicht langweilig sein? Und wie sollte ich da nicht Wodka trinken? Ich habe mir dieses Recht verdient. Ich weiß besser als ihr, dass der Weltschmerz nicht etwa eine Fiktion ist, die von den alten Literaten in Umlauf gebracht wurde. Ich weiß es, weil ich den Weltschmerz selbst im Herzen trage. Ich weiß, was das ist. Und ich denke nicht daran, es zu verbergen. Man muss es lernen, den Leuten ohne Hemmungen ins Gesicht zu sagen, welche Vorzüge man hat. Schließlich weiß jeder selbst am besten über seine eigenen Vorzüge Bescheid. Warum nur bin ich Idiot, Dämon und Schwätzer in einem? Naja, ist ja wunderbar, dass ihr alles verstanden habt. Trinken wir auf das Verstehen, den ganzen Rest Kubanskaja aus der Flasche. Trinken wir unverzüglich. Seht her, wie man das macht. Der Rest Kubanskaja brodelte noch irgendwo ziemlich weit oben in der Gurgel. Und deshalb konnte ich, als man mir vom Himmel sagte, warum hast du alles ausgetrunken, Venja? Das war zu viel, vor Atemnot, nur mit größter Mühe antworten. Auf der ganzen Welt, von Moskau bis nach Petuschki gibt es nichts, was mir zu viel werden könnte. Ihr braucht doch keine Angst, um mich zu haben, himmlische Engel. Wir haben Angst, dass ich wieder anfange zu fluchen. Aber nein, ich wusste nur einfach nicht, dass ihr dauernd mit mir seid, sonst hätte ich schon vorher nicht. Ich fühle mich jetzt mit jedem Augenblick glücklicher. Und selbst wenn ich jetzt anfangen würde zu fluchen, dann irgendwie fröhlich. Wie in den Gedichten der deutschen Romantiker. Ihr könnt mir im Mondschein begegnen oder geht doch zum Kuckuck. Mehr nicht, ihr Dummerchen. Wir sind keine Dummerchen, wir haben nur einfach Angst, dass du wieder nicht hinkommst. Vorhin nach Petuschki meint ihr, zu ihr, zu meiner schamlosen Königin mit Augen wie Wolken. Ihr seid vielleicht witzig. Nein, wir sind nicht witzig. Wir haben Angst, dass du zu ihm nicht hinkommst und dass er ohne Nüsse bleibt. Aber nicht doch. Solange ich lebe, nicht doch letzten Freitag. Ja, richtig, letzten Freitag hat sie mich nicht fortgelassen zu ihm. Ich war vollkommen abgeschlafft. Engel, letzten Freitag. Ich konnte mich an ihrem weißen Bauch nicht satt sehen, der so rund ist wie Himmel und Erde. Der arme Junge, seufzten die Engel. Der arme Junge, wie kommt er darauf, dass er arm ist? Aber sagt mir, Engel, werdet ihr mit mir sein bis Petuschki? Ja, werdet ihr nicht wegfliegen? Ganz bis nach Petuschki können wir nicht. Oh nein, wir werden wegfliegen, sobald du gelächelt hast. Du hast heute noch kein einziges Mal gelächelt. Sobald du zum ersten Mal gelächelt hast, werden wir wegfliegen, erlöst von jeder Sorge um dich. Und dort auf dem Bahnsteig werdet ihr mich erwarten, ja. Ja, dort werden wir dich erwarten. Wunderbare Geschöpfe, diese Engel. Nur warum armer Junge? Er ist überhaupt nicht arm. Ein Baby, das den Buchstaben Q kennt, wie die fünf Finger seiner Hand. Ein Baby, das seinen Vater liebt, wie sich selbst hat. So ein Baby, Mitleid nötig. Sicher, vorletzten Freitag war er krank und alle dort waren in großer Sorge um ihn. Aber es ging ihm doch sofort besser, kaum dass er mich gesehen hatte. Ja, als ich letztes Mal hinkam, sagte man mir, dass er schläft. Man sagte mir, er ist krank und liegt im Fieber. Man ließ mich mit ihm allein und ich setzte mich an sein Bett und trank Zitronenschnaps. Er lag tatsächlich im Fieber und sogar das Grübchen auf seiner Wange war voller Fieber. Unglaublich, dass so ein Winzling Fieber haben kann. Ich hatte schon 3 Gläser Zitronenschnaps getrunken, als er aufwachte. Er sah mich an und das 4. Glas in meiner Hand. Ich habe mich damals lange mit ihm unterhalten. Ich sagte, weißt du was, mein Junge? Es ist besser, wenn du nicht stirbst. Überleg doch mal. Du malst ja schon Buchstaben, also kannst du auch überlegen. Es ist sehr dumm zu sterben, wenn man nur den Buchstaben Q kennt und sonst nichts. Du wirst selbst begreifen, dass das dumm ist. Ja, Vater, ich begreife. Und wie er das sagte, alles, was sie sagen, die ewig lebenden Engel und die sterbenden Kinder, das alles ist so bedeutsam, dass ich ihre Worte in langgezogener Kursivschrift niederschreibe. Und alles, was wir sagen, mit winzigen Buchstaben, weil das alles mehr oder weniger Quatsch ist. Ja, Vater, ich begreife. Du wirst wieder aufstehen, mein Junge, und wieder zu meiner Ferkelchen-Farandella tanzen. Weißt du noch, wie du getanzt hast, als du 2 Jahre alt warst? Die Musik stammte von deinem Vater und die Worte auch. Es tanzen kleine Ferkelchen in unserem Haus herum. Sie kratzen dich, sie beißen dich. Sie pieksen in das Bäuchlein dich. Du hattest eine Hand abgestützt, in der anderen schwenktest du ein Taschentüchlein und hüpftest herum wie ein Depp im Kleinformat. Ich heulte schon seit Februar voll Zittern und voll Bangen, und eines schönen Sommertags bin ich dann hops gegangen. Liebst du deinen Vater, mein Junge, sehr? Na, siehst du, es ist wirklich besser, wenn du nicht stirbst. Wenn du nicht stirbst und erst wieder gesund bist, dann tanzt du wieder für mich, ja? Aber keine Farandella, da sind Passagen drin, die nicht passen. Und eines schönen Sommertags bin ich dann hops gegangen, das geht nicht. Viel besser ist schon das. Heißer Katreinerle, schnür dir die Schuhe, ich mag diesen Stuss, ich habe Gründe dafür. Ich trank das 4. Glas aus und wurde unruhig. Wenn du nicht da bist, mein Junge, bin ich ganz einsam, verstehst du? Siehst du, ich bin wie eine Kiefer. Sie ist so lang und so einsam wie ich. Sie schaut wie ich in den Himmel, und das, was ihr zu Füßen liegt, das sieht sie nicht und will es nicht sehen. Sie ist so grün und wird es ewig bleiben, bis sie zusammenkracht. So auch ich. Solange ich nicht zusammenkrache, werde ich grün bleiben. Grün echote das Baby, zum Beispiel der Löwenzahn. Er schaukelt vor sich hin und löst sich auf im Wind, traurig ihn anzusehen. Ist es wie bei mir, löse ich mich etwa nicht auf? Ist es nicht widerlich, tagelang zuzusehen, wie ich mich auflöse und auflöse und auflöse? Widerlich plapperte das Baby mir nach, lächelte selig. Ich lächle ebenfalls. Ich erinnere mich an sein Widerlich und lächle selig. Und ich sehe, wie mir von ferne die Engel zuwinken und von mir fortfliegen, wie versprochen. Doch zuerst trotzdem zu ihr. Dieses Mädchen ist, weiß Gott, kein Mädchen. Diese Verführerin ist kein Mädchen, sondern eine Ballade in A, B, Moll, Dur. Diese rothaarige Furie. Das ist keine Frau, das ist Zauberei. Ihr werdet fragen, wo hast du die bloß ausgegraben, Benetschka? Wo kommt sie her, diese rothaarige Schlunze? Kann es denn in Petuschki überhaupt was Brauchbares geben? Es kann, antworte ich euch. Ich sag das so laut, dass Moskau und Petuschki davon erzittern. Ich sagte schon, dass in Petuschki der Jasmin nie verblüht und der Vogelgesang nie verstummt. So auch an jenem Tag. Genau vor 12 Wochen. Es sangen die Vögelein und es blühte der Jasmin und außerdem wurde irgendjemandes Geburtstag gefeiert. Es waren Unmengen von Alkoholischem vorhanden. Sie also sind Jerofejew, sagte sie und neigte sich leicht zu mir, senkte ihre Wimpern und hob sie wieder. Na klar, wer denn sonst? Oh. Harmonische, woher weiß sie das? Ich habe mal was von Ihnen gelesen. Wissen Sie, ich hätte nie gedacht, dass man auf 50 Seiten so viel haarsträubendes Zeug unterbringen könnte. Das übersteigt alle menschlichen Kräfte. Und ob es das tut, ich war geschmeichelt, mixte mir neues Glas und trank es aus. Wenn es sein muss, kann ich noch mehr unterbringen. Immer höher, immer weiter. Damit fing alles an. Genauer, es fing die Bewusstlosigkeit an. Ein Blackout von 3 Stunden. Was habe ich getrunken? Worüber habe ich gesprochen? Was habe ich gemixt? Vielleicht hätte es diesen Blackout nie gegeben, wenn ich getrunken hätte, ohne zu mixen. Jedenfalls kam ich nach ungefähr 3 Stunden zu mir und fand mich in folgender Situation. Ich sitze am Tisch, mixe und trinke. Und außer uns beiden niemand. Sie sitzt neben mir und lacht mich aus, wonnig wie ein Kind. Ich dachte, ein unerhörtes Weib. Das ist eine Frau, bei der vor mir noch keiner auch nur den Puls gefühlt hat. Oh, wonnevoller Kitzel in der Seele und überall. Sie nahm das Glas und führte sich noch 100 Gramm zu Gemüte. Sie trank stehend, den Kopf nach hinten geworfen, wie eine Pianistin, und als sie ausgetrunken hatte, pustete sie alles aus sich heraus, alles, was sie hatte. Dann verbog sie ihren Körper wie eine Schlange und begann in wellenförmigen Bewegungen mit den Hüften zu kreisen, und das alles so plastisch, dass ich ihr nicht zusehen konnte, ohne zu erbeben. Spiele nur mit deinen satten Rundungen, dachte ich, während ich mixte und trank. Spiele nur, schöne Verführerin, spiele nur, Kleopatra, spiele nur, du dralle Schickse, bis das Herz des Poeten verschmachtet. Alles, was ich besitze, alles, was ich auch nur vielleicht besitze, alles schleudere ich heute auf Aphrodites weißen Altar der Liebe. So dachte ich, und sie lachte, und dann kam sie wieder zum Tisch und trank ex noch 150 Gramm, denn sie war vollkommen. Und der Vollkommenheit sind keine Grenzen gesetzt. Nach alledem behauptest du noch, dass du einsam und unverstanden bist? Du, der so viel im Herzen trägt, so viel und noch mehr. Du, der so eine im Petuschki hat und so einen hinter Petuschki? Du bist einsam. Nein, nein, nein, nein, nein, ich bin nicht mehr einsam und unverstanden seit 12 Wochen schon. Alles, was war, ist nicht mehr. Seht ihr, so viele Rätsel birgt die Natur, verhängnisvolle und beglückende Welt ist voller weißer Flecken und diese hohlköpfige Jugend, die uns ablösen will, scheint gar nicht zu bemerken, welche Geheimnisse das Leben birgt. Ihr fehlen Elan und Initiative und ich bezweifle, dass sie überhaupt irgendwas im Kopf haben. Es könnte zum Beispiel edler sein, als an sich selbst zu experimentieren. Als ich in deren Alter war, pflegte ich es so zu machen. Am Donnerstagabend trank ich in einem Zug 3,5 Liter Wodka mit Bier aus und ging schlafen, ohne mich auszuziehen. Ich hatte dabei nur einen einzigen Gedanken. Werde ich am Freitagmorgen aufwachen oder nicht? Aber am Freitagmorgen wachte ich eigentlich nie auf, sondern am Samstagmorgen. Und zwar nicht in Moskau, sondern unter dem Eisenbahndamm in der Gegend von Nadafaminsk. Da begann ich mich dann angestrengt auf die Fakten zu besinnen, sie zu sammeln und aneinander zu reihen. Danach fing ich erneut an, sie mir ins Gedächtnis zu rufen, höchst angestrengt und durchdringend analytisch. Und dann ging ich von der Betrachtung zur Abstraktion über. Mit anderen Worten, ich dachte nach, kam langsam wieder zu mir und konstatierte schließlich, wo der Freitag geblieben war. Nein, wirklich, ich verachte die Generation, die nach uns kommt. Sie erfüllt mich mit Angst und Abscheu. Die würde auch an Maxim Gorki nicht mehr besinnen wollen, nicht daran zu denken. Ich behaupte ja nicht, dass wir in deren Alter alle mit einem Heiligenschein herumgelaufen sind. Gott bewahre, von Heiligenschein war bei uns nicht viel zu sehen. Aber wie viele Dinge gab es dafür, die uns nicht scheißegal waren? Aber denen ist einfach alles scheißegal. Warum könnten die sich zum Beispiel nicht so beschäftigen? Ich habe in ihrem Alter mit großen Pausen getrunken. Das heißt, ich trank, trank und trank und machte dann eine Pause. Danach trank, trank und trank ich wieder und machte wieder eine Pause. Deshalb kann ich leider nicht beurteilen, ob die morgendliche Depression mehr Inbrunst hat, wenn sie zur täglichen Gewohnheit wird. Das heißt, wenn man von 16 Jahren an täglich um 7 Uhr abends seine 450 Gramm trinkt. Doch würde man mir meine Jahre zurückgeben, ich würde das auf jeden Fall ausprobieren. Doch Sie, was tun Sie? Und wie verheißungsvoll sind die Experimente auf ganz speziellen Gebieten? Nehmen wir zum Beispiel den Schluck auf. Mein Landsmann Soluchin, der alte Dummkopf, will euch in den Wald locken, Pfifferlinge sammeln. Hört nicht auf ihn, pfeift auf seine Pfifferlinge. Lasst uns lieber mit dem Schluckauf beschäftigen. Ich meine mit der Erforschung des Säuferschluckaufs unter mathematischen Aspekten. Du lieber Gott, schreit es von allen Seiten auf mich ein. Gibt es denn auf der Welt gar nichts anderes? Was eventuell? Nein, eben nicht, schreie ich nach allen Seiten zurück. Es gibt nichts. Nichts anderes, was eventuell, ich bin nicht blöd, ich weiß, dass es noch die Psychiatrie auf der Welt gibt und die außergalaktische Astronomie und was sonst noch alles, aber das ist nichts für uns, das haben uns Peter der Große und Nikolai Kibalcic aufgeschwätzt. Und überhaupt, ihr könnt mir langsam den Buckel runterrutschen, lasst doch die außergalaktische Astronomie den Yankees und die Psychiatrie den Deutschen, soll doch dieses spanische Gesindel seine Corrida haben. Sollen doch diese Schurken von Ägypten ihren Aswan-Damm bauen, sollen sie doch diese Schurken, er wird denn sowieso vom Wind weggeweht, soll sich Italien an seinem blödsinnigen Belcanto verschlucken, nur zu. Wir aber, ich wiederhole, wenden uns dem Schluck auf zu. Um mit seiner Erforschung beginnen zu können, muss man ihn natürlich erst hervorrufen, entweder an sich, siehe Immanuel Kant, das heißt in sich hervorrufen, oder aber in einem anderen, aber im eigenen Interesse, das heißt für sich, siehe Immanuel Kant, besser noch, natürlich weder an sich noch für sich, sondern so. Trinkt 2 Stunden lang irgendwas Starkes. Wodka, Kräuter oder Jägerschnaps. Trinkt es in großen Gläsern. Jede halbe Stunde eins. Und vermeidet nach Möglichkeit, etwas dazwischen zu essen. Wenn das jemandem schwerfällt, kann er einen Happen zu sich nehmen. Aber nur ganz bescheiden. Etwas Brot, nicht zu frisch. Etwas Dosenfisch, einfach in Kräuter- oder Tomatensauce. Dann müsst ihr eine einstündige Pause machen. Ihr dürft nichts essen und nichts trinken. Lockert die Muskeln und strengt euch nicht an, und ihr werdet selbst sehen. Nach Ablauf dieser Stunde, hick, wird er einsetzen. Wenn ihr zum ersten Mal schlucken müsst, werdet ihr euch wundern, mit welcher Plötzlichkeit er beginnt, und dann werdet ihr euch wundern, wie unabwendbar er ein zweites Mal hochkommt, ein drittes Mal etc. Aber wenn ihr keine Dummköpfe seid, dann hört ihr schon vorher auf, euch zu wundern, und geht an die Arbeit. Nehmt ein Blatt Papier und schreibt auf, in welchen Intervallen der Schluck auf euch beehrt, in Sekunden natürlich. 8, 13, 7, 3, 18. Ihr müsst natürlich versuchen, eine gewisse Periodizität herauszufinden, wenigstens eine ganz, ganz vage. Man sagt, die Führer des Weltproletariats Karl Marx und Friedrich Engels hätten das Schema der gesellschaftlichen Formation gründlich studiert und auf dieser Grundlage vieles vorhergesehen. Aber in diesem Fall wären auch sie außerstande, auch nur das Geringste vorherzusehen. Der Schluckauf ist höher als jedes Gesetz. Und so wie uns eben erst die Plötzlichkeit seines Beginns verwundert hat, so wird euch jetzt sein Ende verwundern, dass ihr wie den Tod nicht vorhersagen und nicht verhindern werdet. 22, 14, aus, Stille. Und in diese Stille hinein sagt euch euer Herz: Er ist unerforschlich und wir sind hilflos, wir sind ganz einfach jeder Willensfreiheit beraubt. Wir sind der nackten Willkür ausgeliefert, die keinen Namen hat und vor der es kein Entrinnen gibt. Wir sind kleine, angsterfüllte Geschöpfe und sie ist allmächtig, sie, die Hand Gottes, die über uns allen schwebt und vor der nur ein Kretin und Ignorant sein Haupt nicht beugen wird. Er ist unfassbar für den Verstand. Folglich gibt es ihn. Also, seid vollkommen, so vollkommen wie euer Vater im Himmel. Ja, trinkt mehr und esst weniger dazu. Das ist das beste Mittel gegen Selbstgefälligkeit und oberflächlichen Atheismus. Seht euch den Gottlosen an mit seinem Schluck auf. Er ist verwirrt, finster, er leidet und ist verderbt. Kehrt euch von ihm ab, spuckt aus und seht mich an mit meinem Schluck auf. Ich glaube an die Bewältigung und pfeife auf irgendwelchen Widerstand. Ich glaube, dass er gütig ist. Und deshalb bin ich auch gütig und heiter. Er ist gütig. Er führt mich aus dem Leid zum Licht. Von Moskau nach Pituschki. Durch Leid zum Licht, wie die Deutschen sagen. Ich fing wieder an, auf der Plattform herumzulaufen. Noch erregter als vorher, rauchte und rauchte. Da schoss ein erleuchtender Gedanke wie ein Blitz durch mein Gehirn. Was könnte ich noch trinken, um auch diesmal in Stimmung zu bleiben? Was könnte ich in deinem Namen noch trinken? Oh Gott! Nein, wenn ich heute heil nach Pituschki komme, werde ich einen Cocktail kreieren, den man ungeniert in Anwesenheit des Herrn und der Menschen trinken kann. In Anwesenheit der Menschen und im Namen des Herrn. Ich werde ihn Jordan wählen oder Stern von Bethlehem nennen. Wenn ich das in Pituschki vergessen sollte, erinnert mich bitte. Lacht nicht, ich habe reiche Erfahrung im Kreieren von Cocktails. Zwischen Moskau und Pituschki trinken sie diese Cocktails bis heute, ohne den Namen des Autors zu kennen. Sie trinken Kanaan-Balsam, Komsomolzenträne. Recht haben sie, dass sie trinken. Wir können von der Natur keine milden Gaben erwarten. Wir müssen uns selbst nehmen, was wir brauchen. Aber das setzt voraus, dass wir die genauen Rezepte kennen. Wenn ihr wollt, kann ich euch die Rezepte verraten. Hört zu. Einfach nur Wodka. Auch dann, wenn man ihn aus der Flasche trinkt, ist eine Qual für Körper und Seele. Wodka mit Eau de Cologne vermischt, das hat eine gewisse Raffinesse, aber es fehlt jegliches Pathos. Doch ein Glas Kanaan-Balsam, das hat Raffinesse und Fantasie und Pathos und darüber hinaus einen metaphysischen Bezug. Welche Komponente des Kanaan-Balsam schätzen wir vor allen anderen? Natürlich den Spiritus, aber der Spiritus, der nur als Objekt für die Inspiration dient, besitzt keinerlei eigene Inspiration. Was also schätzen wir in diesem Fall am Spiritus vor allem anderen? Nun, natürlich das nackte, geschmackliche Erlebnis. Und noch höher schätzen wir das Miasma, das er ausdünstet. Um dieses Miasma abzutönen, braucht man eine Spur von Aroma. Deshalb vermischt man den Spiritus im Verhältnis 1:2:1 mit dunklem Bier, am besten der Marga Stankinskoje oder Senator. Und mit gereinigter Politur. Ich brauche euch ja nicht zu erklären, wie Politur gereinigt wird. Das weiß jedes Kind. Komischerweise weiß in Russland niemand, wie sich Puschkin den Tod geholt hat. Aber wie Politur gereinigt wird, das weiß jeder. Kurz. Schreibt euch das Rezept für den Kanaan-Balsam auf. Man lebt nur einmal, wie schon Nikolai Ostrowski sagt, und deshalb kommt es darauf an, dass man sich beim Zusammenstellen von Rezepten nicht irrt. 100 Gramm Brennspiritus, 200 Gramm dunkles Bier, 100 Gramm gereinigte Politur. So vor euch steht der Kanaan-Balsam. Das ist fast kein Aroma mehr. Das ist eine Hymne. Die Hymne der demokratischen Jugend. Und zwar deshalb, weil man nach Genuss dieses Cocktails Vulgarität und dunkle Kräfte entwickelt. Wie oft schon habe ich das beobachtet. Um die Entwicklung dieser dunklen Kräfte irgendwie zu verhindern, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens keinen Kanaan-Balsam trinken, zweitens an seiner Stelle den Cocktailgeist von Genf zu sich nehmen. Er besitzt zwar keinen Tropfen Majestät, aber dafür Bouquet. Ihr werdet mich fragen, worin besteht denn das Rätsel seines Bouquets? Des Rätsels Lösung ist die, dass man das Parfum weißer Flieder als Bestandteil des Geist von Genf auf keinen Fall durch was anderes ersetzen darf, weder durch Jasmin noch durch Heckenrose noch durch Maiglöckchen. Maiglöckchenparfum zum Beispiel wühlt den Verstand auf, beunruhigt das Gewissen, stärkt den Gerechtigkeitssinn. Fliederparfum dagegen beruhigt das Gewissen und söhnt den Menschen mit den Krebsgeschwüren des Lebens aus. Bei mir war das so, ich hatte ein ganzes Fläschchen silberne Maiglöckchen ausgetrunken und begann zu weinen. Warum weinte ich? Weil mir meine Mutter eingefallen war und ich sie nicht mehr vergessen konnte. Ich nahm ein Fläschchen weißen Flieder und trank es aus. Und was glaubt ihr? Meine Tränen versiegten. Ich brach in idiotisches Gelächter aus und vergaß darüber meine Mutter samt Namen und Vaters Namen. Darum finde ich es lächerlich, wenn einer bei der Zubereitung das Geist von Genf ins Antifußschweißpuder silberne Maiglöckchen gießt. Hier ist das genaue Rezept. 50 Gramm weißer Flieder, 50 Gramm Antifußschweißpuder, 200 Gramm Gigolibier, 150 Gramm Spritlack. Doch, wenn ihr die Schöpfung nicht mit Füßen treten wollt, dann schickt sowohl den Kanaan-Balsam als auch den Geist von Genf zum Teufel. Setzt euch hin und mixt euch eine Komsomolzenträne. Wenn man Wodka trinkt, erhält man sich den gesunden Menschenverstand und sein Gedächtnis. Oder aber verliert mit einem Mal beides. Die Komsomolzenträne dagegen hat eine ganz andere, absurde Wirkung. Wenn man 100 Gramm davon trinkt, von dieser Träne, bleibt das Gedächtnis scharf. Aber der gesunde Menschenverstand schwindet, als hätte man nie einen gehabt. Trinkt man weitere 100 Gramm, kann man sich nur noch wundern, woher kommt plötzlich so viel gesunder Menschenverstand? Wo ist das ganze Gedächtnis geblieben? Schon vom Rezept der Träne geht Wohlgeruch aus, aber der Geruch des fertigen Cocktails schmeißt dann völlig um, jedenfalls mich. 15 Gramm Lavendel, 15 Gramm Eisenkraut, 30 Gramm Rasierwasserfichtennadel, 2 Gramm Nagellack, 150 Gramm Mundwasserelixier, 150 Gramm Limonade. Aber genug der Träne. Ich empfehle euch jetzt das Letzte und Beste. Das Ende krönt das Werk, wie der Poet sagt. Kurz, ich empfehle euch den Cocktail Schweinegekröse. Ein Getränk, das jedes andere in den Schatten stellt. Das ist kein Getränk mehr, das ist Sphärenmusik. Was ist das Wunderbarste auf der Welt? Der Kampf um die Befreiung der Menschheit, aber noch wunderbarer ist das hier. Schreibt auf. 100 Gramm Gigolibier, 30 Gramm Haarshampoo Nacht auf dem kahlen Berge, 70 Gramm Antischuppenmittel, 30 Gramm Antifußschweißpuder, 20 Gramm Insektenbekämpfungsmittel. Alles zusammen lässt man unter Zugabe von Zigarrentabak eine Woche lang ziehen. Und serviert es dann. Beginnt zu trinken, sobald der erste Stern am Himmel aufgeht, in großen Schlucken. Bereits nach 2 Gläsern werdet ihr eine solche Vergeistigung an euch feststellen, dass man euch aus 1,5 Meter Entfernung eine halbe Stunde lang ohne Unterbrechung in die Fresse spucken könnte, ohne dass euch das tangieren würde. Habt ihr denn wenigstens irgendwas aufgeschrieben? Na also, dann ist es erstmal genug für euch. Und nun lasst uns mal gemeinsam nachdenken, was ich jetzt trinken könnte. Was ließe sich aus dem Läusewasser, das ich noch in meinem Köfferchen habe, zusammenpanschen? Der Kuss der Tante Clara? Ja, das müsste gehen. Soll ich euch erklären, was ein Kuss ist? Nun, ein Kuss. Das ist eine Mischung aus halb Rotwein beliebiger Sorte und halb Wodka beliebiger Sorte. Ein trockener Traubenwein plus Pfefferwodka oder Kubanskaja, das nenne ich zum Beispiel Esterkuss. Die Mischung von selbstgebranntem Schnaps mit Portwein Nummer 33, das ist der erzwungene Kuss oder einfach Kuss ohne Liebe oder noch einfacher Inés Armand. Was gibt es nicht alles für Küsse, damit einem nicht schlecht davon wird, muss man sich von Kind an daran gewöhnen. Ich habe im Köfferchen eine Flasche Banska, ja, aber es fehlt der trockene Traubenwein, also entfällt für mich der erste Kuss, von dem kann ich nur träumen. Aber da sind noch 1,5 Flaschen Rossiska, ja, und der Rosé für 1,37 Rubel, die beiden zusammen ergeben den Kuss der Tante Clara. Ich schwankte leicht, während ich das Abteil betrat, aber erreichte meinen Platz souverän und für alle Fälle leicht lächelnd. Ich kam zu meinem Platz und erstarrte. Wo war meine Flasche Rossiskaja? Ich blickte in die Runde. Keiner zuckte mit der Wimper. Wann sind denn die Engel weggeflogen? Sie haben schließlich auf mein Köfferchen aufgepasst, solange ich draußen war. Wann sind sie nur weggeflogen? In der Gegend von Cucino. Richtig, also hat man mir die Flasche zwischen Cucino und Kilometer 43 gestohlen, während ich euch meine Gefühlswelt offenbarte. Während ich euch in die Geheimnisse des Seins einweihte, hat man mich des Kusses der Tante Clara beraubt. Ich sah nach rechts, da saßen immer noch die beiden, der ganz, ganz Stumpfsinnige und der ganz, ganz Gescheite. Der Stumpfsinnige in der Joppe war schon längst umgeknickt und schlief. Der Gescheite im Covercoat saß dem Stumpfsinnigen gegenüber und versuchte, ihn zu wecken. Nein, die beiden konnten die Flasche nicht gestohlen haben. Und vorne, ich sah nach vorn. Vorne das gleiche Bild, sonderbar scheinen nur zwei. Der Opa mit seinem Enkel. Die beiden sehen mir unverblümt in die Augen und lecken sich die Lippen. Verdächtig, dachte ich, warum die sich wohl die Lippen lecken. Andere sehen mir schließlich auch in die Augen, ohne sich dabei die Lippen zu lecken. Sehr verdächtig. Ich begann, sie genauso unverwandt anzustarren, wie sie mich. Der Enkel ist zwei Kopf größer als sein Opa. Und von Geburt an schwachsinnig. Der Opa ist zwei Kopf klein, aber auch schwachsinnig. Und wie idiotisch, der atmet zuerst aus, dann ein, während es doch bei allen anderen umgekehrt ist. Zuerst ein, dann aus. Und wie er mich anklotzt. Mit weit aufgerissenen Augen und zusammengekniffenem Mund statt umgekehrt. Und der Opa schaut noch angestrengt, als würde er in einen Gewehrlauf starren, mit blauen, überquellenden Augen, aus denen es wie aus zwei Wasserleichen auf seine Stiefel tropft. Sehr verdächtig, dachte ich noch einmal. Ich erhob mich etwas von meinem Platz und winkte die beiden zu mir heran. Sie sprangen sofort auf und stürzten sich auf mich, während sie nicht aufhörten, sich die Lippen zu lecken. Auch das ist verdächtig, dachte ich. Sie sind, glaube ich, sogar etwas früher aufgesprungen, als ich gewinkt habe. Ich bat sie, mir gegenüber Platz zu nehmen. Sie setzten sich und starrten unverwandt auf mein Köfferchen. Wie heißt du denn, Opa, und wohin fährst du? Mitritsch heiße ich, und das ist mein Enkelchen. Er heißt auch Mitritsch. Wir fahren nach Alechowa in den Vergnügungspark. Karussell fahren. Und das Enkelchen ergänzte I. So, so, so, Karussell wollt ihr fahren, sagst du. Ja, vielleicht doch nicht Karussell, doch Karussell. Sag mal, Mitritsch, was hast du hier gemacht, solange ich auf der Plattform war, solange ich auf der Plattform meinen Gedanken nachhing? Na, sag mir das doch mal. Mitritsch rührte sich nicht, nur seine Augen fingen an, unruhig hin und her zu wandern. Ich habe nichts gemacht. Ich wollte nur etwas Kompott essen. Kompott mit Weißbrot, Kompott mit Weißbrot. Ja, Kompott mit Weißbrot. Wunderbar, dann ist ja alles klar. Ich stehe auf der Plattform und hänge meinen Gedanken nach und unterdessen sucht ihr auf meinem Platz etwas Kompott mit Weißbrot. Und nachdem ihr kein Kompott findet... Der Opa hielt es als erster nicht mehr aus und begann zu schluchzen. Dann fiel auch der Enkel ein. Seine Oberlippe fiel nach unten bis zum Nabel. Wie beim Pianisten die Haare. Beide weinten. Meine Beweislast hatte sie erdrückt. Sie hielten sich die Hände vors Gesicht beide und schaukelten reuevoll hin und her im Takt zu meinen Beschuldigungen. Ihr erinnert mich an einen Bekannten in Petuschki. Der trank auch nur Geschnortes und Geklautes. Er mopste sich zum Beispiel eine Flasche Eau de Cologne in der Apotheke, verzog sich in die Bahnhofstoilette und trank es heimlich still und leise aus. Brüderschaft trinken nannte er das. Er war davon überzeugt, dass das tatsächlich Brüderschaft trinken war. Er starb schließlich in seiner Verblendung. Ihr habt euch also auch für Brüderschaft trinken entschlossen. Sie schaukelten weiter vor sich hin und weinten. Des Enkels Schultern bebten vor Kummer. Genug der Tränen. Wenn ich verstehen will, bringe ich alles unter. Das, was ich auf den Schultern trage, ist kein Kopf, sondern ein Haus der offenen Tür. Wenn ihr wollt, kann ich euch noch einen anbieten. Ihr habt schon 50 Gramm gehabt. Hier, ich kann euch noch mal 50 einschenken. In diesem Augenblick kam jemand von hinten an uns heran und sagte, ich möchte auch mit Ihnen trinken. Alle sahen gleichzeitig auf. Es war ein Mann mit schwarzem Schnurrbart. Im Jackett und mit brauner Baskenmütze. Ihhh, kreischte der junge Mitritsch. Schau mal, der Onkel, was für ein schlauer Onkel. Der Schnurrbärtige unterbrach ihn mit strafendem Blick. Ich bin überhaupt nicht schlau. Ich stehle nicht wie manche stille fremden Leuten keine lebensnotwendigen Dinge. Ich habe meine eigenen mitgebracht. Hier. Er stellte mir eine Flasche Stalitschna hier auf das Klappbrett unter dem Fenster. Trinken Sie einen von meinem, fragte er mich. Ich rückte zur Seite, um ihm Platz zu machen. Nein, später trinke ich vielleicht einen von Ihrem, aber im Moment ziehe ich meinen eigenen vor. Den Kuss der Tante Clara. Was für einen Kuss? Den Kuss der Tante Clara. Wir schenkten uns ein, jeder das seine. Der Opa und der Enkel streckten mir beide ihr Gefäß entgegen. Sie hatten es bereitgehalten, lange bevor ich sie zu mir herangewinkt hatte. Der Opa hatte eine leere Flasche, die ich sofort wiedererkannte. Und der Enkel holte irgendwo zwischen den Beinen eine ganze Schüssel hervor. Ich schenkte ihnen so viel ein, wie versprochen. Sie lachten. Auf Brüderschaft trinken, Kinder, auf Brüderschaft. Es begann ein Schlürfen und Raunen. Als erster ergriff der Schnurrbärtige im Jackett das Wort. Komischerweise wandte er sich ausschließlich an mich. Ich habe bei Ivan Bunin gelesen, dass rothaarige Leute immer rot anlaufen, wenn sie trinken. Ja, und weiter? Was heißt und weiter? Wie war es denn bei Kuprin und Maxim Gorki? Die sind überhaupt nicht mehr zu sich gekommen. Schön und weiter? Was heißt und weiter? Was waren die letzten Worte Anton Tschechows vor seinem Tod? Erinnern Sie sich? Er sagte, und zwar auf Deutsch, ich sterbe. Und dann fügte er hinzu, gebt mir Champagner. Und erst dann Erst dann starb er. So, so, so. Und Friedrich Schiller, der konnte ohne Champagner nicht leben, geschweige denn sterben. Wissen Sie, wie der geschrieben hat? Er stellte seine Füße in eine Wanne mit Eiswasser, goss sich ein Glas Champagner ein und begann zu schreiben. Ein Glas durch die Kehle gejagt und fertig ist ein Akt der Tragödie. Fünf Gläser und fertig ist die ganze Tragödie in fünf Akten. So, so, so. Und nur zu, dachte ich, und Nikolai Gogol, was ist mit Nikolai Gogol? Wenn der bei den Panajews war, verlangte er immer ein besonders rosarotes Glas, um daraus zu trinken. Klar, was hat er denn daraus getrunken? Das weiß der Teufel. Was kann man schon aus einem rosaroten Glas trinken? Wodka, was denn sonst? Ein gelesener Teufel, unterbrach ihn begeistert der alte Mitritsch, während der Junge sich Haarsträhnen ins Gesicht zog und vor Aufmerksamkeit geiferte. Ja, ja, ich lese sehr gern. Es gibt so viele wunderbare Bücher auf der Welt, fuhr der Mann im Jackett fort. Ich saufe einen Monat, saufe einen zweiten und dann nehme ich ein Buch und fange an zu lesen. So wunderbar kommt mir dieses Buch dann vor und so dumm ich mir selbst, dass ich ganz missmutig werde und nicht mehr weiterlesen kann. Ich schmeiße das Buch hin und fange wieder an zu saufen. Einen Monat, zwei und dann alle wertvollen Menschen Russlands. Alle Menschen, die für Russland wichtig waren, haben gesoffen wie die Löcher. Nur die Überflüssigen, die Beschränkten, haben nicht gesoffen. Nehmen wir Eugen Onegin, zu Gast bei den Larins, trank er nicht mehr als ein Glas Himbeersaft und kriegte selbst davon den Dünnpfiff. Sie haben verzweifelt gesoffen, alle aufrechten Menschen Russlands. Und warum haben sie so verzweifelt gesoffen? Weil sie aufrecht waren. Deswegen nehme ich, weil sie das schwere Schicksal ihres Volkes nicht mildern konnten. Das Volk erstickte in Armut und Unwissenheit. Das können Sie bei Dmitri Pisajew nachlesen. Seht doch selbst, was passiert. Das Dickicht der Unwissenheit wird immer undurchdringlicher. Die Verelendung wächst absolut. Habt ihr Marx gelesen? Jawohl, absolut. Mit anderen Worten, es wird immer mehr und mehr gesoffen. Das ganze denkende Russland trauert um den Muschik und säuft, ohne aufzuwachen. Alle liegen in ihrer Kotze, erdrückt von ihren Sorgen. So geht es bis zu unserer Zeit, bis zum heutigen Tag. Dieser Kreislauf, dieser unglückselige Kreislauf des Lebens schnürt mir die Kehle zu. Ich brauche nur ein gutes Buch zu lesen, da weiß ich nicht mehr, wer weswegen trinkt, und schon halte ich es nicht mehr aus. Ich schmeiße das Buch hin und fange an zu saufen. Ein Monat, zwei, und dann stopp, unterbrach ihn der im Covercoat. Geht es denn nicht ohne zu trinken? Kann man sich nicht in die Hand nehmen und nicht trinken? Der Geheimrat Goethe zum Beispiel hat überhaupt nicht getrunken. Nicht? Tatsächlich überhaupt nicht. Der Schnurrbart erhob sich sogar und setzte seine Baskenmütze auf. Das kann nicht sein. Das kann eben doch sein. Er konnte sich in die Hand nehmen und keinen Tropfen trinken. Sie meinen Johann Wolfgang von Goethe. Ja, ich meine Johann Wolfgang von Goethe, der nie einen Tropfen getrunken hat. Merkwürdig. Und wenn ihm Friedrich Schiller was angeboten hätte? Ein Glas Champagner? Auch da nicht. Er hätte sich in die Hand genommen und nicht getrunken. Er hätte gesagt, ich trinke keinen Tropfen. Die Reise nach Petuschki. Hörspiel nach einem Poem von Venedikt Jerofejew. Mit Rufus Beck. Aus dem Russischen von Natascha Spitz, Funkbearbeitung Regina Moz, Ton und Technik Monika Graul und Günter Hess, Assistenz Christina Reier, Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Bayerischer Rundfunk 1992. Den zweiten Teil der Reise nach Petuschki bringen wir am nächsten Samstag wieder um 15.05 Uhr hier auf Bayern 2. Weitere Informationen zu unserem Programm finden Sie im Internet unter bayern2.de. Den Hörspielpool mit zahlreichen BR-Stücken gibt es unter der Adresse hörspielpool.de.